die Reichshauptstadt, auch Berlin genannt. Ein Ort voller Geschichte, stark und bekannt, von alten Mauern bis zum modernen Licht prägt sie die deutsche Geschichte und den Führerbunkerband. Heut noch Licht, die Reichshauptstadt ist noch am Leben. Das Deutsche Reich soll auferstehen. Kein System kann das Reich zerstören. Und den Führer wird man bald wieder hören. Der letzte Rotz, wer sie erschaffen, ich glaub, ich kotz. Ich werde mir was überlegen und dafür sorgen, dass wir wieder sicher leben. Dafür muss ich wohl die Regierung stürmen und danach werdet ihr von mir nie wieder hören. Die Reichshauptstadt ist noch am Leben. Das Deutsche Reich soll auferstehen. Kein System kann das Reich zerstören. Und den Führer wird man bald wieder hören.